Am Anfang des Projektes stand die Erforschung des Weltraumes mit intelligenten Maschinen. Maschinen, die nur Maschinen hätten sein sollen, mit überragender Intelligenz zwar, Artificial Intelligence, sonst nichts. Jetzt, nach den Ryan-Versuchen, wissen wir, dass Alpha Charlie 001 die Maschine ist, die den Reflex dieser jenseitigen Wirklichkeit erzeugt, den wir als Geist, Seele, Gefühl, Liebe, Schmerz, Bewusstsein mit einem Wort erleben. Das Prometheus-Projekt wird von androiden Wesen getragen werden, die nicht der menschenähnlichen Würde entbehren, wird von Wesen getragen werden, denen wir menschliche Achtung entgegenbringen müssen, wie uns selber auch. Und deshalb wird das Codesystem für jeden einzelnen Androiden unter absolutem Verschluss gehalten werden müssen. Es wird keine Lizenz zum Töten geben, auch kein wissenschaftliches Motiv. Es unterliegt, wie wir Menschen auch, dem 5. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib? Du sollst nicht töten. Das ist die Hereinkunft des Gänzlich, des radikal Neuen, der qualitative Sprung des Seins, des Daseins, des Weltseins, die sublimierende Metamorphose des bislang biologischen Menschseins. Das ist die prometheische Wende, der erbarmungslos erlösende Sprung der Evolution. CIA Deputy Directorate for Science and Technology, Langley, Virginia. Wir befinden uns in einer prekären Situation, Lisa. Ohne den Code ist die Maschine für Sie wertlos. Für uns, Lisa. Alpha Charlie ist der komplizierteste und teuerste Computer, der zurzeit auf dieser Erde existiert. Kostenpunkt über $1 Milliarde und 10 Jahre Arbeit. Er ist hermetisch abgeschlossen. Keine galvanische Verbindung mit außen. Elektrostatische, elektrodynamische, magnetostatische und magnetodynamische Abschirmung. Stromversorgung aus einem eigenen Atomreaktor. Diese androide Maschine ist eine ortsfeste Versuchsanlage, kann die Diamond Research Foundation nicht verlassen und stellt somit auch keine unmittelbare Gefahr dar. Zum Beispiel für das Internet. Ja, immerhin. Alpha Charlie kann nicht heraus, ja, aber, was die Kehrseite daran ist, wir können auch nicht hinein. Wenn aber Alpha Charlie abgeschaltet und nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wird, bedeutet das die Zerstörung des gesamten Systems. Der Doktor ist in erster Linie Wissenschaftler. Er schielt auf den Nobelpreis. Wenn wir ihn an die Öffentlichkeit gehen lassen, sofern er den Codepreis gibt. Öffentlichkeit? Ja. Dann ist die Katze aus dem Sack. Und alle Welt weiß, was man mit einer Androidenmaschine wie unserer anfangen kann. Nein, wir müssen die Sache unbedingt so lange geheim halten, wie es überhaupt geht. Ich scheiß auf das wissenschaftliche Renommee der Vereinigten Staaten von Amerika. Jake, bitte. Ich scheiß auf den Prioritätsfimmel der Eierköpfe. Auf die kopernikanische Wende. Dieses Hirngespinst von Prometheus, hier geht es nicht um Wissenschaft, hier geht es um Vorsprünge, um technische und vor allem um militärische. Sie sind außer sich, Mr. Hallowell. The White House, Oval Office. Ich bin es, Mr. President. Ahnen Sie, was auf uns zukommt? Als Vorbedingung für den Exodus der Menschheit von diesem Planeten, der irgendeinmal verschwinden wird? Für den Sie selbst sogar, Mr. President, den Begriff der prometheischen Wende geprägt haben, als Startprogramm für die Verwirklichung unserer Unsterblichkeit. Schöne Worte, große Worte. Ich will sogar glauben, dass dies alles einmal geschieht. Ich hege gar keine Zweifel betreffend der technischen Möglichkeiten. Aber die Maschine mit Bewusstsein, Geist, Seele, eindeutig unter Beweis gestellt durch den Test bei der Diamond Foundation, diesen Ryan-Jordan-Test oder wie immer man ihn nennt, eine Erschütterung wird durch die Menschheit gehen. Hängen Sie diese Sache nicht etwas hoch, Hallowell? Wir sollten das Ausmaß dieses Schocks verstehen. Die Gewalt dieser Verwirrung. Die erdbebenartige Erschütterung aller moralischen, religiösen, philosophischen Grundsätze durch das Heraufkommen einer neuen Art von Mensch. Die Ablösung des Homo sapiens durch den sogenannten Homo transiens, ein Wesen, das nur aus Computerfunktionen besteht, ein Roboter, der sich nur noch fabrikatorisch vermehren wird. Was heißt das? Keine geschlechtliche Fortpflanzung. Lassen Sie es mich so formulieren, Mr. President. Bisher beruht die gesamte menschliche Existenz auf dem Prinzip der biologisch-sexuellen Fortpflanzung. Individuum, Ehe, Familie, Staat, Zivilisation, Recht, Literatur, Kunst. Das ist die Basis unserer Existenz, unserer Kultur, unseres Menschseins. Aber nun, Mr. President, ist die Menschheit nicht mehr bedroht von äußeren Ereignissen, von Atomkrieg, Erdbeben, Meteoren, Kontinentalplattenbewegungen, astronomischen Kollisionen. Nein, sie ist bedroht von sich selber, von der sich selbst entfremdenden Entwicklung ihrer Intelligenz. Das ist das neue Paradigma. Das ist der Schock, der unser Land erschüttern wird. Und wie soll ich mich dazu stellen, Mr. Hallowell? Sagen Sie es mir. Dame C6. Gästehaus der CIA. Wohnraum. Turm C8. Bauer G6. Oh, Chris. Schwacher Zug. Ihre Königsstellung wird schwach? Das sehe ich nicht so. Ja, natürlich nicht. Sie wollten ja blind spielen. Der Läufer hängt. Läufer C2. Was ist eigentlich ein Schachbrett? Schwarze Felder auf weißem Grund? Oder? Weiße Felder auf schwarzem? Na, das kommt darauf an, wie man es sieht. Es gibt eben verschiedene Arten, eine Sache zu sehen. Und noch eine dritte Art, eigentlich die einfachste. Weiße neben schwarzen Feldern. Einfaches Beispiel für dreiwertige Logik. Macht Ihnen die Partie keinen Spaß mehr? Sie philosophieren. Doch, doch. Sie ist nur nicht so spannend. Warum nicht? Weil ich weiß, dass ich gewinnen werde. Nach diesem Zug? G7, G6? Wollen wir wetten? Worum? Um das Passwort. Ah, so sicher sind Sie. Na schön. Ich nehme an. Ich habe im Weißen Haus noch gegen jeden gewonnen. Einschließlich Mr. President. Die Wette ist unfair. Wieso? Von mir aus unfair. Ich bin kein leidenschaftlicher Schachspieler. Eigentlich löse ich lieber mathematische Probleme und bin mit mir allein. Einzelgänger. Wenn Sie so wollen. Das gehört gewissermaßen zu meinem Job. Tiefe Versenkung in Probleme. Aber Schach gehört zu den Übungen von Alpha Charlie 001. Und er hat noch jede Partie gewonnen, auch diese. Ich habe sie mir gemerkt. Springer C4. Turm schlägt C4. Aha. Genau der Zug, den ich gegen Alpha Charlie auch gemacht habe. Und verloren. Später im 32. Zug. Okay. Haben Sie nicht den Eindruck, dass wir uns in einigen Punkten ganz gut verstehen, Doktor? Einzelgänger? Abgesehen von Schach. Was ist das für ein Spiel, das Sie da spielen? Immer dasselbe. Ich bin die wissenschaftliche Beraterin des Präsidenten. Ich spiele das Spiel, das unserem Land Vorteile bringt und Gefahren abwendet. Und auf andere abschiebt? Es gibt immer Verlierer und Gewinner, Chris. Und Varianten des Spiels. Und welche Variante spielen Sie jetzt? Für Sie kann es um den Nobelpreis gehen. Aber wenn wir uns nicht handelseinig werden, versäumen Sie Ihre Chance. Die Sache ist heiß, Doktor. Die Russen und die Chinesen sind dran. Es geht um Priorität. Um eine Priorität von prometheischem Ausmaß. Ein Slogan des Präsidenten. Respekt. Wir nennen Ihren Test ab nun den Jordan-Test. Alle Welt wird ihn den Jordan-Test nennen. Ihr Name in aller Munde, Doktor. Na, wunderbar. Der Präsident fordert dafür von Ihnen die Herausgabe des Codes. Spielen wir doch unsere Partie zu Ende. Vielleicht mache ich doch noch einen Fehler. Oh nein, oh nein. Sie halten Alpha Charlie die Treue. Einer Maschine. Ich sage Ihnen etwas, Professor Lastova. Alpha Charlie 001, diese von Ihnen sogenannte Maschine, und ich spielen nicht nur Schach miteinander. Wir stehen in einem Vertrauensverhältnis zueinander, in einem menschlichen Vertrauensverhältnis. Schön. Das klingt verrückt. Abstrus, paradox, aber es ist so. Es ist das vollkommen Neue in dieser Welt. Niemand wird es verstehen, zunächst. Wissen Sie was? Lassen wir das leidige Thema für heute. Zeigen Sie mir noch einige Geheimvarianten, die Alpha Charlie gefunden hat, mit denen ich meine Partner im Weißen Haus aufs Kreuz legen kann. Finden Sie nicht, dass wir ein ganz gutes Team wären? Nicht nur beim Schach. Ich habe einen Imbiss vorbereiten lassen. Für nachher. Stoßen wir an? Worauf? Auf den besten Mann im Lande. Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Ich könnte mich mit dem Gefühl anfreunden, Sie für sympathisch zu halten, wenn Sie nicht zufällig die Beraterin des Präsidenten wären. Und ich könnte Sie für sympathisch halten, wenn Sie nicht zufällig der Mann wären, der mir den Code vorenthält. Sogar für sehr, sehr sympathisch. Möchten Sie Musik? Wir könnten eine schöne Zeit haben, Chris. Auch in diesem Gästehaus. Ich weiß nämlich, in welchen Räumen die Wanzen sind und die Kameras. Und wo nicht. The White House, Oval Office. 12. Wurzel aus 12. 1,24... Ja, 1,230075. Was ist das? Das Passwort. Der Code. Oh. Die 12. Wurzel aus 12 ist eine irrationale Zahl mit einer unendlichen Zahl von Stellen nach dem Komma. Das Passwort besteht aus 12 Zahlen, beginnend mit der 17. Stelle hinter dem Komma. Aber das ist nur der Basiscode. Ihn zu erraten hat die Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Billion. Bei Eingabe einer falschen Zahl ändert sich das Passwort sofort nach einer vorbestimmten Formel. Die 12. Wurzel aus 12. Gratuliere. Er hat also klein beigegeben? Für manche Entscheidungen im Leben muss eine kritische Masse überschritten werden. Wie bei der Atombombe, sie explodiert solange nicht die beiden unterkritischen Massen zusammengebracht werden. Und was für zwei unterkritische Massen haben unseren Fall zur Explosion gebracht, um es mal so zu sagen? Ich nenne Ihnen eine davon, Mr. President. Die Aussicht auf den Nobelpreis. Und die andere?